Sebastian Engelbrecht über die Rede Benjamin Netanjahus von gestern Abend. Felix de Kuveland in Amman ist nun mein Gesprächspartner. Wir wollen über die Reaktionen auf die Netanjahu-Aussage in der Region reden. Und Herr Kuveland, bei den Palästinensern beginnen. Dort dürfte, nehme ich an, die Enttäuschung dominieren. Ja, es war ja eine lange Liste von Bedingungen, die Netanjahu da genannt hat. Und das Empfinden bei den Palästinensern, aber auch bei allen anderen Arabern hier in der Region ist eindeutig. Netanjahu sagt zwar formal Ja zu einem Palästinenserstaat, aber er meint Nein. Woran stören sich denn die Palästinenser besonders? Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Wir können ja mal einige herausnehmen. Also zum einen die Siedlerfrage. Da hat Netanjahu keinen vollständigen Baustopp zugesagt. Im Moment ist es so, dass im Westjordanland bereits 300.000 israelische Siedler leben. Das Land ist ein Flickenteppich. Es ist überhaupt nicht absehbar, wenn diese Siedlungen noch weiter wachsen sollten, wie darauf ein palästinensischer Staat entstehen sollte, der ja ohnehin schon in zwei Teile geteilt ist, also Westjordanland und Gazastreifen. Dann die Jerusalem-Frage. Das ist für die Palästinenser völlig unakzeptabel, dass sie nicht wenigstens den Ostteil der Stadt als ihre Hauptstadt haben könnten oder im Rahmen einer internationalen Regelung als gemeinsame Hauptstadt mit einem jüdischen Staat. Der Ostteil Jerusalems ist ja 1980 erst von Israel annektiert worden. Dann die Bedingung, dass der Palästinenserstaat keine eigene Luftraumkontrolle haben sollte. So etwas geht natürlich nicht für einen Staat, der souverän ist. Er soll keine eigene Armee haben, also ein völlig wehrloser Staat neben dem hochgerüstetsten Land des Nahen Ostens, Israel, und eine ganze Reihe anderer Bedingungen. Das bedeutet eigentlich aus der Sicht der Araber, diese Rede Netanjahus war kein Friedensangebot an die Araber, sondern sie war im Grunde an die Adresse der USA und an die rechtsgerichtete Netanjahu-Wählerschaft adressiert. So nach dem Motto, naja, wir sind ja bereit, über einen Palästinenserstaat zu sprechen, aber dann doch der eigenen Klientel zu sagen, aber habt keine Sorge, daraus wird nichts. Wir haben jetzt speziell über die Reaktionen bei den Palästinensern gesprochen. Das heißt, in der Nachbarschaft Israels bei den Arabern gibt es durch die Bank auch nur ähnlich negative Reaktionen. Bis jetzt gibt es sehr wenig Reaktionen, aber es ist völlig klar, dass aus arabischer Sicht, und das unterscheidet sich nicht von der Sicht der Palästinenser, das, was Netanjahu gesagt hat, eigentlich die Quadratur des Kreises ist. Also den USA zu versprechen, ja, wir sind schon bereit, über einen Palästinenserstaat zu reden, aber gleichzeitig deutlich zu machen, wir stellen dafür so harte Bedingungen, dass das einfach in der Praxis nichts werden kann. Was heißt das nun für den sogenannten Nahostfriedensprozess, der de facto eigentlich gar nicht mehr existiert? Ich erinnere daran, wir haben heute Morgen auch schon darüber berichtet, dass der israelische Außenminister Herr Lieberman zum ersten Mal mit Vertretern der Europäischen Union spricht. Jetzt nach dieser Grundsatzrede von Benjamin Netanjahu, die ja bei allen negativen Reaktionen durchaus auch kleine Zeichen des Fortschritts enthält, kann man vielleicht ein wenig optimistischer in die nächste Zukunft schauen. Ja, es ist natürlich so, dass Obama, der US-Präsident, der neue US-Präsident, hier eine neue Nahostpolitik begonnen hat und dass da schon einiges ins Rollen gekommen ist. Also das kann man nicht übersehen. Und Obama hat erheblichen Druck auf die israelische Regierung ausgeübt. Und ohne diesen Druck hätte Netanjahu diese Rede wahrscheinlich gar nicht gehalten. Aus arabischer Sicht ist es nun so, wenn aus der ganzen Geschichte noch was werden soll, muss Obama den Druck auf Israel weiter erhöhen. Die USA sind die Schutzmacht Israels. Sie geben umfangreiche Wirtschafts-, Finanz- und Militärhilfe. Sie haben die Mittel, den Druck noch zu verstärken. Nach der gestrigen Grundsatzrede von Benjamin Netanjahu war das der Kollege Felix de Kuveland in Amman über Reaktionen aus der arabischen Welt. Gleich 7:16 Uhr. Deutschland.